Einem Medienbericht Südkoreas vom 16. Januar zufolge wird es ununterbrochen ans Licht gebracht, dass Japan den 5-Punkte-Vertrag von Ulsa auf betrügerische und räuberische Weise fabriziert hatte, um Korea seiner Souveränität zu berauben. Ein Ehrenprofessor der Seoul-Universität recherchierte die Originaltexte des 5-Punkte-Vertrages von Ulsa. Dabei entdeckte er, dass der Vertrag weder die Unterzeichnung vom koreanischen Kaiser noch den Titel hatte und dass auch das koreanische Original vom Vertrag von der japanischen Seite fabriziert worden war. Ein anderer Professor der Seoul-Universität machte in der Columbia-Universität der USA das vom koreanischen Kaiser Gojong unterzeichnete Beglaubigungsschreiben für einen amerikanischen Missionär und die eigenhändigen Briefe vom Kaiser an die damaligen Staatsoberhäupter anderer Länder ausfindig und bestätigte, dass der koreanische Kaiser erklärt hatte, dass der 5-Punkte-Vertrag von Ulsa vom japanischen Imperialismus zwangsweise fabriziert worden war und dass er diesen nicht ratifiziert hatte.